Willkommen im Lesepark. Hör dir den Willkommenstext an und lies mit. Beantworte zu zweit anschließend die folgenden Fragen. Erstens, wie heißen die beiden Clowns? Ele und Ulu. Bibi und Tina. Asa und Uso. Zweitens, was kann im Lesepark geübt werden? Lachen, lesen, laufen. Drittens, ergänzt den Lückentext. Nutzt dafür die Wörter schnell, lesen und Kiosk. Im machst du eine Pause. Dort testest du, wie du schon kannst.